Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt böse Frauen. Wir sind übrigens erstmal hier alleine im Radio und das WDR Fernsehen schaltet sich dazu um etwa 12:45. Ich möchte reden heute Nacht folglich, da unser Thema böse Frauen heißt, mit bösen Frauen, die von sich selbst sagen, ja, ich bin eine böse Frau, die von sich selbst sagen, nein, ich bin keine böse Frau, aber die Umwelt hält mich für eine böse Frau. Und ich möchte mit euch reden über böse Frauen. Kennt ihr böse Frauen? Was haben böse Frauen euch schon angetan? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, Jenny. Ja? Hallo? Elvers? Oder? Nein, oh Gott, um Willen, das nee. Würde natürlich hervorragend passen. Das ist ja eine böse Frau. Bitte? Das ist ja eine böse Frau. Ja, eben. Deswegen würde ich sagen, das hätte ja hervorragend gepasst. Ja, nee, also ganz kurz bevor ich anfange, ich wollte nur sagen, ich habe dich heute im WDR gesehen in der Sendung und wie du heute fettes Brot den Preis übergeben hast, wenn ich das alles jetzt so richtig noch verstanden habe. Nee, ja. Ich habe fettes Brot keinen Preis übergeben. Oh Gott, wer waren das denn? Ich habe heute nur nebenbei gehabt, oh Domian, und jetzt habe ich das schon wieder vergessen, wem du den Preis Maus vergeben hast. Maus on Mars, wirst du nicht kennen. Ist eine innovativ. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich fand es schön, dich da zu sehen. Ja, schön. Jenny, ja. Jenny, die nicht Jenny Elvers ist, genau. Sondern 23 Jahre alt. Genau. Ja, also die böse Frau, die ich meine, Steffi aus dem Big Brother Haus. Oh! Ja, die ist nun zum Glück schon draußen, aber ja. Ich konnte leider noch nie sagen, also so richtig lauthals, am liebsten zu dir, jetzt kann ich's, dass sie für mich, ich hab sie gehasst. Hm. Ich habe sie einfach auch gehasst. Ich mochte sie nicht gerne, wie du weißt. Oh, zum Glück, ja, weil ich habe schon Angst gekriegt, weil ich habe zu deiner Redakteurin schon gesagt, oh Gott, wenn der erfährt, dass ich Ebru mag, oh Gott, was mache ich denn? Na, also die ist nicht böse, die ist einfach nur doof. Ja, na, weil sie denkt, wer ist sie, was denkt sie, wer sie ist? Die Ebru, meinst du? Nee, Steffi. Ja, ich rede gerade nur von Ebru. Ebru ist nicht böse, finde ich, sondern doof. Ach aber, so, ja. Aber Steffi ist böse, ja. Ja, Steffi sehr ist einfach böse. Die war einfach richtig böse und vor allen Dingen, sie glaubt, selbst wo sie in dieses Buchkonzert rauskam, hat sie immer noch geglaubt, sie ist toll und sie macht das alles richtig. Weißt du, Jenny, wir wollen hoffen, dass wir nie auf dem OP-Tisch liegen, wenn sie Narkoseärztin ist. Ne? Dann sehen wir aber alt aus, wo wir so über sie hergehetzt haben. Na, ich habe mich einfach mal gefragt, was denken denn die Kollegen, was die für eine Kollegin haben in diesem Haus? Ach, weißt du, ich habe so viel über die gelesen und mitbekommen hinterher. Die ist ja gar nicht interessiert daran, weiter als Ärztin zu arbeiten. Die ist ja ganz geil darauf, berühmt zu werden und Sängerin zu werden. Um Gottes Willen. Das meinst du jetzt, das, was du da jetzt mit Harry zusammen im Haus gesungen hat oder was? Na, das ist ja toll. In die Richtung, ja. Weil ich meine, die Linda ist mir jetzt auch nicht gerade so sympathisch, die heute im Haus gesungen hatte. Ja, ich finde die so blass irgendwie, ne? Ja, ich mag die irgendwie nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Ebru beschützen will oder sonst wie, aber die hat auch schon langsam den Touch, dass sie jetzt das Nummer 1 da. Sie möchte reden und sie will hier, ja, der King sein im Haus. Ja, wir könnten uns ja alle stundenlang über dieses Projekt unterhalten, ne? Und die Menschen, die da drin leben. Ja, nee, ich weiß, aber halt, guck mal, wenn du Steffi sagst, böse Frau, ne? Musst du doch eigentlich im gleichen Atemzug auch noch Hanka nennen, oder? Also ich muss ehrlich sagen, Hanka ist doch eigentlich nur dazu gestoßen. Als denn Steffi raus war, ist sie doch ein bisschen ruhiger geworden. Also so bösartig, muss ich sagen, habe ich sie ja nicht so kennengelernt. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also dein Statement, klare Aussage, was fällt mir zum Thema böse Frauen ein? Dazu sagt Jenny ganz eindeutig Steffi aus dem Big Brother Haus. Ja, ganz eindeutig. Klar, Aussage schließe ich mich an. Ja, und dann ist noch eine ganz böse Frau, die Christina Aguilera, weil ich bin der größte Britney Spears-Fan. Also. Die Frau muss weg. Aha. Ja, das wollte ich nur mal dazu sagen. Ja gut, ist alles gesagt. Du rufst aus Berlin an, ne? Ja, richtig. Ah, ich liebe Berlin. Schöne Stadt. Ja, dann kommst du immer wieder her. Ich hoffe bald. Ja, also die, der Funkturm grüßt dich. Ja, und der Alex auch, ne? Der Alex, ich komme ja aus dem Ostteil, ja. Das ist sehr schön, den mag ich am liebsten, den Ostteil im Moment. Ja, na, ich wohne hier in der Nähe Prenzlauer Berg. Wunderbar. Prenzlauer Berg ist ein Traum im Moment. Ja, ne, das vergleiche ich mal so ein bisschen mit New York. Ich sag's dir, ich auch. Aber wir können leider nicht über Berlin jetzt reden. Ja, ich weiß leider. Ich kann dich auch leider nicht sehen, was mich echt stört. Kommen gleich auf den Fernsehsender. Ja, also schade, dass ich dich nicht sehe, aber ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Und einen schönen Gruß an deine Redakteure, die sind total lieb. Danke, ich richte es aus. Ja? Auf Wiederhören, also so Jenny. Also Frau und so ein Mann, ich hab die Namen nicht mehr im Kopf. Alles klar, ich richte es aus. Tschüss, Juti, Jenny. Tschüssi, ja? Tschüss. Nach Jenny kommt Günther. Günther, 47. Hallo. Ja, hallo. Böse Frauen. Ja. Über wen wirst du reden? Ja. Günther, wen meinst du denn? Ja, von einer ehemaligen Arbeitskollegin seine Frau. Von einem ehemaligen Arbeitskollegen richtig. Seine Frau? Richtig. Aha. Also ich war mit dem Arbeitskollegen so erst so bekannt, wie man so schön sagt. Man lernt sich kennen, man kommt dann mit der Familie zusammen. Mhm. Bis man so heißt, ich kam mit seiner Familie zusammen. Und da hat man sich so kennengelernt. Mhm. Und dann hat sich das halt so entwickelt, dass dann ihre Ehe in die Brüche gegangen ist, weil er sich da auf eine andere Frau fixiert hat und hat die Frau dann mit 3 Kindern hängen lassen. Mhm. Jetzt stand sie da und ich stand da so als Außenstehender und war ziemlich erschrocken, was passiert ist mit dieser Frau, mit den Kindern. Mhm. Und habe mich ein bisschen, weil ich jetzt eine soziale Ader habe, wie man so schön sagt, mich ein bisschen der Sache angenommen und habe versucht, der Familie zu helfen, wie es nur geht. Eben also der Frau mit den Kindern zu helfen. Richtig, weil die hat halt plötzlich mit denen 3 Kinder gestanden. Verstehe. Und? Und dann hat sich dann halt entwickelt, dass die Frau sich da irgendwo Hoffnung gemacht hat, also ich wollte, dass ich sie mit mir da irgendwo eine Beziehung aufbauen wollte. Und für mich war die Frau diese Person, also Frauentyp war sie nicht. Sondern es ging ja nur um den Menschen selber, aber nicht da irgendwo in eine enge Beziehung einzugehen. Und weil ich auch mich sehr intensiv um die Kinder gekümmert habe, fürsorglich so mehr so väterlich und allem. Und da hat sie halt gemeint, es wäre eine gute Basis. Jetzt hat sich das halt auf einmal entwickelt. Also wie gesagt, und ich wollte es nicht. Ja. Ich wollte es auch hier nicht so direkt vom Kopf stoßen, weil der Mann da plötzlich und dann nochmal... Verstehe, soweit die Vorgeschichte. Wann wurde sie böse? Es war der berühmte 13. Oktober 1993, ging dann diese ganze Hetzpropaganda los. Was hat sie denn gemacht? Also sie hat dann behauptet, ich hätte angeblich ihr 12-jähriges Jungen missbraucht. Ach du je. Ach du, das ist ja das Übelste, was man machen kann. Das Übelste war noch, dass ich, wie gesagt, das typische, wie sagt man so schön, von der Staatsanwaltschaft, das typische Täterprofil hatte. Ich war alleinleben. Mhm. Aufgrund meiner Biografie war ich sehr zurückleben, habe nur meine Tieren gehabt. Mhm. Und also nun hat sie so eine Sache in die Welt gesetzt. Das ist ja nun keine Kleinigkeit. Ja, der Erschrecken war, dass der Junge auch das mitgemacht hat. Wie alt war der? Der war damals 12. Der hat das mitgemacht. Er hat dann dieses Spiel mitgemacht, weil er gefühlt hatte, weil ich mich der Familie abwenden wollte, hat er sich zurückgesetzt gefühlt gehabt und hat dann auch gemerkt. Gab es eine Anzeige? Ja, es kam sogar für Gerichtsverhandlungen und allem. Das war ja gerade in der gleichen Thematik, wo Sie kennen doch den berühmten Wormser-Prozess. Ja, natürlich, die Staatsanwaltschaft. Und da kann man ja rauskristallisieren, wie die Staatsanwaltschaft arbeitet. Ja. Okay, du kamst also vor Gericht. Wie ist dann die ganze Sache vor Gericht entschieden worden? Die entschieden worden, dass ich freigesprochen worden bin, dank eines gutes Psychologen, den ich ja beigerufen habe, das war der Dr. Undeutsch. Dank eines Gutachtens von dem Psychologen. Richtig, und der hat die ganze Sache aufgedeckt. Also das ist ja mit das Schlimmste, was man überhaupt einem Menschen antun kann, dass man ihm solcher Dinge beschuldigt. Ne? Richtig, ja. Wie ist dann das Verhältnis auseinandergegangen zwischen euch? Habt ihr dann nochmal Kontakt gehabt? Hat sie sich entschuldigt? Ist irgendwas noch passiert? Nein, überhaupt nicht. Die hat also kaltschnäuzig, sie war sehr kaltschnäuzig und allem, und hat dann mittlerweile, und das hat ja dann meine Vermutung auch bestätigt, da hat sie einen Marokkaner geheiratet, mit denen sie mittlerweile jetzt auch wieder geschieden ist. Also, und was hat deine Vermutung bestätigt? Wie meinst du das? Weil ich das ja, ich wurde ja auch, wissen, durch den ganzen Prozess wurde ich ja über Gutachter und meine Menschenkenntnisse zur Sache und weil ich sie damit so eingeschätzt hat, dass sie versucht hat, nur mich zu nehmen und da die 3 Kinder an sich durchzuziehen. Mhm. Also sie war in der Beziehung mit mir wirklich so eine intensive Basis aufzubauen, war gar nicht Interesse, sondern mehr auf die materiellen Gründe. Also du bist ja haarscharf einer Katastrophe entronnen, ne? Ich würde sagen, die Katastrophe ist für mich als Mensch und in meiner Seele noch da. Es ist eskaliert, weil die ganze Geschichte, ich wurde ja von innen nach außen gekrempelt. Also mein Leben wurde durch die ganze Vergangenheit vor allem, weil ich auch eine schlechte Biografie habe, also es wurde alles wieder aufgekocht. Und dadurch habe ich auch heute noch, also wie gesagt, ziemlich Schaden. Als du damals zum ersten Mal gehört hast, die erste Anschuldigung, ja, du hast meinen Jungen missbraucht, richtig, hat sie das persönlich dir ins Gesicht hat gesagt? Hat sie mir da am Telefon gesagt, hat mich nur angerufen und hat dann die Behauptung im Raum gestellt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das am Telefon hört und man hat es nur gut gemeint vorher, ja, dass man vor Schock gar nicht darauf reagieren kann, oder? Ja, ich bin da wie sagt man so schön, so, ich bin da gelaufen und wusste nicht, was mit mir geschieht. Ja. Hast du da schon kapiert, wie gefährlich das wird? Und ja, ich habe es kapiert, das können Sie mir glauben, weil das ist ja die Ironie an der ganzen Geschichte, weil ich mich vorher mit dieser Frau, weil die Thematik immer aufgekommen ist, dass sie auf ihre Kinder achten muss und so weiter und so fort. Und plötzlich du die mir sowas auch noch unterstellen. Ja. Ganz schlimm. Nachdem dann der Richterspruch gesprochen wurde und du freigesprochen worden bist, es ist ja auch unglaublich, dass diese Frau nie ein Wort der Entschuldigung dann gesagt hat. Ne? Nein, überhaupt nicht. Wie hat sie sich denn vor Gericht verhalten, als als das Urteil verkündet wurde? Vor Gericht, also sie war ja so, sie hat es sich so verhalten, sie ist immer reingekommen, hat dann ihre, nach dem Motto, nur die verlogene Geschichte erzählt und ist wieder raus. Und bei der Urteilsverkündung war sie noch nicht erstmal da, wahrscheinlich hat erstmal sie angerufen, dann ist sie reingestürmt mit der Hoffnung, jetzt könnte sie ziehen. Aber wie sie den Freispruch gekriegt hat, ist ihr die Klappe runtergefallen. Und hat dann aber nicht weiter interveniert. Sie hat es dann noch dabei belassen. Sie hat da, als es nur Kaltschnäuz gegangen, weil die Staatsanwaltschaft ist dann in der Revision gegangen oder Berufung reingegangen, ja. Weil die gab sich mit der Sache nicht zufrieden und bei der Berufung sind sie wieder auf die Schnauze gefallen. Wo ich ja mittlerweile wieder noch einen Zeuge hatte, die dann die Sache erst recht aufgedeckt haben. Schlimme Geschichte, ganz schlimme Geschichte, Günther. Da kann man nicht mehr beten, dass einem sowas erspart bleibt. Nee, und man ist so schnell in diesen Mühlen drin, ne? Richtig, nein, das ist immer der Geschichte so, wenn da Missbrauch mit Missbrauch getrieben wird, werden die Opfer, die wirkliche Opfer, so unglaubwürdig dargestellt und das ist das Erschreckende an der Geschichte. Genau. Und die wirklichen Täter werden eventuell geschont, ne? Oder man geht vorsichtiger mit denen um. Richtig. Und bei mir war es so, die Staatsanwaltschaft hat sich an mir die Zähne richtig festgebissen, weil ich aufgrund meiner Biografie, weil ich im Heim aufgewachsen bin, weil ich keine feste Beziehung hatte, war ich für die wirklich ein Knochen, den sie sich rumkaut. Ich verstehe. Günther, auf dass du nie wieder eine solche Frau triffst. Ich danke dir für deinen Anruf. Vielen Dank, dass ich euch erreicht habe. Ja, und wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön und weiterhin gute Sendung. Dankeschön, Günther. Auf Wiederhören. Okay, so, meine lieben Radiozuhörer, jetzt läuft der Vorspann im Fernsehen. Wir warten ein paar Sekunden und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer und dann geht's weiter. Hier. 3, 2, 1 und 0. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben im Radio schon etwas angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt böse Frauen. Ich möchte mich folglich mit bösen Frauen unterhalten, die von sich aus sagen, ja, okay, ich stehe dazu, ich bin eine böse Frau. Oder die sagen, ich bin eine gute Frau, aber die Umwelt hält mich für eine böse Frau. Oder ich möchte natürlich mit euch allen reden, die böse Frauen schon in ihrem Leben erlebt haben. Was haben böse Frauen euch angetan oder was hat eine böse Frau euch persönlich vielleicht schon angetan? Wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Böse Frauen. Ich bin verbunden mit Arno und Arno ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Arno. Du wirst uns erzählen von einer bösen Frau. Genau, und zwar ist es meine Ex-Frau. Deine Ex-Frau. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren 10 Jahre verheiratet. Ja. Und praktisch, wir haben zusammen ein Haus gebaut, haben zusammen ein gemeinsames Kind, eine Tochter. Die mittlerweile ist sie 5 Jahre alt, schwer krank. Was hat sie? Meine Tochter hat Krebs bekommen. Und zwar Neuroblastomkrebs. Ein Kinderkrebs, der bei der Geburt entstanden ist. ist mittlerweile schon einmal operiert worden, Chemotherapie, und im Endeffekt stand ich praktisch alleine da. Mhm. Praktisch ist es so weit gekommen, wir hatten ein Haus gebaut. Das ist ja eigentlich so in der Ehe so, dass man Grundstock legt für ein gemeinsames Kind und auch das Lebensglück sichert, sag ich mal. Ja. Und dann denkt man auch, wenn man gemeinsam ein Haus baut, dass auch alles gemeinsam gehört. Mhm. Dann wurde mir aber dann gesagt, praktisch das Haus gehört dir nicht. Ich habe nur für das Haus malocht. Ich habe mir 10 Jahre für das Haus gemalocht, ohne Ende. Mhm. Wir hatten Schulden gemacht bis 450.000 Mark. Mhm. Von diesen 450.000. 450.000. Genau, 450.000. Ja. Und davon habe ich alleine in den 10 Jahren meinen Körper so weit heruntergeschundet, durch Maloche, durch 3 Nebenjobs, dass ich das Haus bis auf 120.000 Mark runter hatte. Mhm. Sag mal, um das mal ein bisschen so zeitlich einzuordnen. Du warst 10 Jahre mit ihr verheiratet. Ja. Seit wann bist du jetzt getrennt von ihr? 2 Jahre. 2 Jahre. Genau. 10 Jahre verheiratet. Im wievielten Ehejahr fing es denn an, dass du sagtest, ich wurde da skeptisch bei dieser Frau? 7 Jahre. Nach dem 7. Jahr. Genau. Und was genau ist da passiert nach dem 7. Jahr? Ja, nach dem 7. Jahr, wo dann unsere Tochter auf die Welt kam praktisch und mit den Krebsgeschichten anfing, sag ich mal. Das wurde direkt schon diagnostiziert nach der Geburt? Genau, genau. Und da wurde auch mir gesagt, dass ich vom Haus nichts mehr gehören würde, weil sie allein im Grundbuch stehen würde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich mich von ihr trennen, auch wenn es jetzt mit unserer Tochter eben in den Krebs ist. Und ich habe... Warum halt er langsam? Wieso steht sie denn alleine in dem Buch drin? Ja, weil sie vorher ihr das Grundstück eingebracht hat. Mhm. Und ich habe versäumt, praktisch danach zu forschen, wie das gesetzlich aussieht. Mhm. Und da sieht es bei mir ziemlich schlecht aus. Also fing es an mit dem Haus, nachdem das Haus fertig war, hat sie eine Wandlung vollzogen. Genau. Und nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist und die Diagnose auf dem Tisch lag, das Kind ist sehr schwer krank. Ja, genau. Da ist sie durchgedreht und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und du hast sie wahrgenommen, wie du sie vorher nicht wahrgenommen hast. Genau. Was war das besonders das Böseste, das Thema heißt ja böse Frauen, an dieser Frau? Ja, jetzt mir gesagt, du bist ja nur für die Schulden da, du kannst für die Schulden nur malochen und bezahlen, da und den Rest kannst du wegbleiben. Das war für mich die böseste Tatsache. Und das Schlimmste, was sie mir gesagt hat, dass ich zu meinem Kind nicht stehen würde, weil ich eben sie verlassen habe, weil ich eben auch die Scheidung eingereicht habe, weil mir sehr gute Freunde geholfen haben, um diese Situation durchzukommen. Mhm. Und diese Freunde, die ich habe, sind schwul. Mhm. Und diese zwei, die leben als Pärchen zusammen, seit 18 Jahren zusammen. Mhm. Und die haben mir gezeigt, was Leben ist. Aber du bist nicht schwul. Ich bin mittlerweile auch schwul. Das ist auch mehr. Aber das ist eine ganz andere Problematik, die damit nichts zu tun hat. Ja, genau. Wieso hast du sie verlassen? Du hast sie verlassen wegen dieser Geschichte mit dem Haus. Genau. Wie war das denn mit dem Kind? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Hat sie sich denn auch nicht richtig um das Kind gekümmert, nachdem klar war, dass das Kind krank ist? Nein, nicht. Die meiste Last lag auf mir und meiner Mutter. Mhm. Was ist mit dem Kind heute? Wo ist das Kind? Das Kind ist meiner Ex-Frau, aber in der Woche und am Wochenende habe ich meine Tochter. Und wenn meine Ex-Frau nicht da ist, hat meine Mutter meine Tochter dann. Mhm. Das Kind ist nach wie vor schwer krank? Ja, aber ist auf dem Weg der Besserung, hat jetzt die letzte Chemoblock hinter sich. Mhm. Und wir waren jetzt in Köln gewesen, in der Universitätsklinik in Köln, extra für krebskranke Kinder. Und da wurde uns auch zugesichert, dass 80% Heilungschancen. Gut, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Genau. Hast du denn den Eindruck, dass sie jetzt zumindest mit dem Kind ordentlich umgeht? Oder ja, das schon. Ja. Also den Hauptvorwurf, den du dieser Frau machst, ist, dass die dich nach Strich und Faden ausgenutzt hat. Genau. Du hast mal locht bis zum geht nicht mehr. Du sagst, du hast deine eigene Gesundheit auch ruiniert. Ja, habe ich. Und als das Haus dann da war und das Geld dann auch erarbeitet war, hat die gesagt, ab dafür, ich stehe allein in dem Grundbuch, es ist mein Haus und verpiss dich. Ja, das Schlimmste war ja auch, wo meine Schwiegermutter zu mir gesagt hat, du bist ja nur fürs Bezahlen da. Mhm. Das war für mich das Schlimmste. Mhm. Hast du denn, als deine Frau auch diese krassen Formulierungen gebraucht hat, hast du sie da noch geliebt in der Zeit? Nein, da war noch eine Hassliebe da. Mhm. Ja. Und ich habe auch vor 2 Jahren 120 Kilo gewogen und wiege mittlerweile 76 Kilo. Mhm. Praktisch durch den ganzen Nervenkrieg, den Stress, auch durch die Trennungsgeschichte, durch die Rechtsanwälte. Also sagen wir mal, wie du abgenommen hast oder weswegen du abgenommen hast, ist natürlich traurig, aber dass du so viel abgenommen hast, ist ja auch ganz, ganz okay jetzt. Ja, finde ich auch. Ja, das ist auch noch eine gute Seite. Ja. Was ist denn jetzt mit diesem Haus, das du so erarbeitet hast, wo du so viel Arbeit hineingesteckt hast? Ja, da streiten sich die Rechtsanwälte mit jetzt, sag ich mal. Ne? Also mir würde gesetzlich nur 25% zustehen, aber ich habe ja von den Hauptschulen sag ich mal, dreiviertel entschuldet, selber durch meine Malocherei, durch meine schwere Arbeit, die ich mache, die ich vom Berufswegen mache. Und das ist keine leichte Arbeit. Was machst du vom Berufswegen? Ich habe drei Berufe erlernt, aber ich bin Prüfungsmeister in einem Betonwerk. In einem Betonwerk in Detmold-Herford. Ja. Wohnt sie denn im Moment noch in eurem ehemaligen gemeinsamen Haus? Ja, sie versucht jetzt verzweifelt, das Haus zu halten, durch die Restschulden, die noch drauf sind, zu bezahlen zu können. Also diese Frau ist für dich eigentlich gestorben? Ja, für mich ja. Nur ist es aber kompliziert, du musst ja mit ihr immer wieder Kontakt haben wegen des Kindes. Genau. Läuft das denn so reibungslos? Kannst du mit der denn ganz normal am Telefon einen Termin vereinbaren? Oder kommt Ab und zu läuft das über meine Eltern. Dass ich nur über meine Eltern mit ihr reden kann, um meine Tochter zu bekommen. Könnt ihr mir vorstellen, dass du völlig verspannt bist, wenn du am Telefon bist und die ist dran? Ja, bin ich. Ja. Unheimlich. Wäre ich auch nervös, dann fange ich an zu stottern. Hast du denn den Eindruck, dass sie das Kind auch gegen dich erzieht? Oder macht sie das doch neutral? Ich weiß es nicht. Wenn ich zum Beispiel meine Tochter habe, alle 4 Wochen, weil es ja so festgelegt worden ist vom Jugendamt, der darf ich ja nicht sehen. Ja. Und da sagt sie immer, wenn ich sie am Sonntagnachmittag zurückbringe, Papa, wie spät haben wir es? Ich muss doch um 18 Uhr bei Mama sein. Und dann kommt bei mir natürlich auch wieder der Hass vor, irgendwie wird sie beeinflusst von meiner Ex-Frau. Also, böse Frau deiner Erfahrung nach, deiner Auffassung nach, deine Ex-Frau, nach dem, was alles passiert ist, wenn es so ist, wie du es dargestellt hast, vollkommen verständlich und nachvollziehbar. Sei froh, dass die Kleine so gesund wieder ist. Ja, da bin ich auch hundertprozentig froh, dass meine Tochter engermaßen wieder besser geht, sag ich mal. Und mir geht's auch besser, eben weil ich ihn halt durch meine zwei besten Freunde, die ich gefunden habe, durch das Internet praktisch festen, tollen Halt bekommen habe. Wo ich jetzt selber auch sage, dass die schwulen Männer, wenn man mit denen redet, einfach besser zuhören können als normale, sag ich mal, Hetero-Menschen als... Okay, aber das ist ja noch ein ganz anderes Thema jetzt wieder, ne? Genau. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Arno. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Darf ich noch einen grüßen? Ungern, sonst haben wir wieder Grußsendung hier. Okay, alles klar. Okay, tschüss, Domian. Arno. Bis dann, tschüss. Ciao. Also, unser Thema heute Nacht heißt böse Frauen. Ich möchte mit bösen Frauen reden. Ich möchte über böse Frauen reden. Mit euch möchte ich reden über Leute, die ihr kennengelernt habt, also Frauen, die ihr kennengelernt habt, von denen ihr sagt, das ist definitiv eine böse Frau, aus dem und dem und dem Grund. Diese Frau hat dieses getan, jenes getan, oder diese Frau hat mir jenes oder dieses angetan. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Christel ist dran, 64 Jahre alt. Hallo Christel. Hallo, guten Morgen Domian. Jetzt rätsel ich, bist du selbst eine böse Frau oder möchtest du eine böse Frau erzählen? Nein, andere sagen, ich wäre eine böse Frau. Ich denke, ich bin keine böse Frau. Aha, fühlen wir der Sache mal auf den Zahn jetzt. Aber zuerst mal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung, ich sehe sie sehr oft. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch zu deinen Redakteuren, die sind unheimlich nett und haben eine sexy Stimme am Telefon. Der Hörer knistert. Also du kannst keine böse Frau sein bei den Komplimenten, die du machst. Aber wir sind ja nicht bestechlich, also wir legen jetzt mal los. Okay. Warum sagen die Leute von dir, dass du eine böse Frau seist? Nicht die Leute, sondern im Bekanntenkreis. Und zwar habe ich einen Seitensprung gemacht, ne? Nach fast 30-jähriger Ehe. Und ich habe ihn nicht bereut. Im Gegenteil, die Sache hält schon seit Jahren an. Du bist jetzt 64, habe ich gerade gesagt. Ja, wann hast du diesen Seitensprung denn gemacht? Vor fünf Jahren. Ja. Und zwar nicht hier in Deutschland, sondern im Ausland. Und der Mann war auch letztes Jahr dreimal hier. Und mein Mann hat das gewusst. Praktisch, ich habe ihm Hörner aufgesetzt. Ich habe keine Rücksicht auf ihn genommen, ja. Also du bist, um die Grundsachen erstmal zu klären, du bist auch noch mit deinem Mann zusammen auch noch verheiratet, oder? Ja, und ja. Hast dennoch nebenher so eine Liebschaft laufen. Ja. Wo lebt denn dein Lover, dein Geliebter? In der Türkei. In der Türkei? Ja. Und der ist ab und zu in Deutschland? Ab und zu in Deutschland, ja. Und wie macht ihr das dann? Wo trefft ihr euch beispielsweise? Wir hatten eine Zweitwohnung und ich letztes Jahr habe ich meinem Mann die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, ich möchte in der Türkei leben, aber wohlbemerkt nicht wegen dem Mann, sondern wegen dem Klima und aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe mich auch von dem Mann schon jetzt also distanziert, sehr stark. Er hat ein Reisebüro, er hat das Reisebüro nach mir benannt. Ich wusste anfangs gar nicht, weil er ist Wie? Bin. Das heißt Reisebüro Christel? Ja, natürlich. In Reisebüro zur netten Christel oder so? In Antalya, ja. Ehrlich? Ja. Und jetzt hat sich aber Folgendes ergeben. Wir haben ein Haus gekauft in der Türkei über diesen Mann. Wer ist es wir? Dein richtiger Ehemann? Ja. Er ist seit Juni in der Türkei, baut das Haus um. Und ich hatte, der liebe Gott hat mich bestraft, denke ich. Er hat mir einen Herzinfarkt geschickt. Und davon erhole ich mich jetzt, bin noch in Deutschland wegen der Nachsorge und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit, ich denke auch mal, es ist auch die zeitliche Trennung von einem halben Jahr, vermisse ich meinen Mann unheimlich und habe also mich total isoliert. Ich rufe auch nicht mehr in der Türkei bei dem Freund an. Moment, du vermisst deinen Mann, aber du lebst doch bei deinem Mann hier. Nein, der ist in der Türkei. Ach, der ist auch schon in der Türkei jetzt? Wir haben ein Haus dort gekauft und er baut das um, ja. Ach so. Ist am Renovieren und ist seit Juni nicht mehr da. Und jetzt vermisst du deinen eigentlichen Ehemann mehr als, als deinen Geliebten? Ja. Der ja. Geliebte ist ein Türke oder ein Deutscher? Ein Türke. Ein Türke. Ja. Weiß denn, und der Geliebte, der Türke, hat euch dieses Haus vermittelt, so war es, ja. Ne? Ja. Weiß denn dein Mann, dass der das ist, mit dem du natürlich, da dein, das weiß natürlich, er war dreimal hier in Deutschland bei uns. Natürlich. Jetzt wundere ich mich natürlich, und wahrscheinlich nicht nur ich, dass das 5 Jahre so lange gedauert hat. Und man fragt sich ja spontan, warum hat Christel sich nicht getrennt von ihrem Ehemann, wenn sie da einen Geliebten hat? Ja, ich denke Bequemlichkeit. Guck mal, du hast gerade so runtergespielt, hast gesagt, ein Seitensprung. Unter einem Seitensprung verstehe ich, wenn man einmal vielleicht mal mit jemandem was gemacht hat. Aber 5 Jahre ist ja eine Permanentbeziehung. Ja, eine Permanentbeziehung. Ja, aber sagen wir mal so, wir sahen uns im Jahr vielleicht höchstens 2-mal. 14 Tage oder 4 Wochen oder und so weiter und so fort. Ne? Und anfangs, er ist ja auch über 20 Jahre jünger als ich. Und anfangs wusste ich nicht, was will er überhaupt von dir? Ist das überhaupt eine ernsthafte Beziehung? Ich habe immer gewartet, ob er mal an mich rantritt. Er möchte Geld oder irgendwas, aber das war nie der Fall. Im Gegenteil, er hat mich beschenkt und so weiter und so fort. Und aber wie gesagt... aber vielleicht hat er jetzt ganz gut abgesahnt, indem er euch das Haus vermittelt hat. Nee, glaube ich nicht. Nee, das Haus war nicht allzu teuer. Das war also sehr günstig. Und er hat das... Aber Lena, Christel, du hast ja 5 Jahre deinem Ehemann unglaubliche Schmerzen zugefügt. Warum? Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Und deshalb sagen viele, ich wäre böse. Und du hast ja selbst auch ein heftiges, schlechtes Gewissen, ne? Wenn du sagst, der liebe Gott hat mir einen Herzinfarkt geschickt. Ja. Wie ist denn dein Mann überhaupt all die Jahre damit umgegangen? Mir gegenüber ganz loyal. Ganz loyal, aber ich denke, er hat gelitten wie ein Schwein. Also er hat ja nie eine Szene gemacht und hat dich nie... Nee. Ehrlich nicht? Nee. Also entweder ist es Größe oder er ist ein Schlappschwanz. Nein, ich denke, es ist eine Größe. Es ist eine Größe. Habt ihr Kinder? Eine Tochter. Die erwachsen ist vermutlich. Ja, erwachsen natürlich. Hat die das mitbekommen? Sicher, die ganze Familie weiß das. Und was hat die, also vor allen Dingen jetzt die Tochter gesagt dazu? Naja, die fand ihn auch nett. Er ist auch ein sehr, sehr, sehr, sehr netter Mann. Sehr nett. Und die ganze Familie kennt ihn und alle in der Familie haben ihn gemocht. Und ach, du hast ihn so richtig auch in deine Familie eingeführt? Natürlich, er war ja ganz bei uns. Aber was für eine Situation dann auch für deine Familie? Du bist verheiratet, hast den Ehemann und führst deinen Geliebten noch zu Kaffee und Kuchen dann bei Schwager und Schwägerin. So in etwa, ja. Du hast aber auch Nerven, du. Ja. Du hast aber Nerven. Aber es ist jetzt irgendwie, es ist vorbei. Hör mal, ja? Und da war dein Ehemann dann auch dabei? Wenn du mit deinem Geliebten bei den Verwandten... Nein, das nicht. Was war denn die Hauptattraktion für dich, was diesen Geliebten angeht? Der Sex? Nee, anfangs noch nicht mal. Ich war im Urlaub, habe ihn kennengelernt und das war irgendwie, wir haben uns angesehen und denken, es war passiert. Ja, und dann bin ich im selben Jahr nochmal hingeflogen und da ist aber wieder nichts passiert, aber wir haben uns viel unterhalten und war unheimlich nett. Und erst als ich zum 3. Mal hingeflogen bin, also es hat sehr, sehr lange gedauert. Es war kein One-Night-Stand oder so irgendwas, ja. Aber es war der Reiz des Neuen nach einer 30-jährigen Ehe. Will ich noch nicht mal sagen. Es hat bei mir also sehr lange gedauert, bis überhaupt was passiert ist. Aber warum hast du dich denn dann überhaupt darauf eingelassen, wenn du einen Ehemann zu Hause sitzen hast? Ich weiß es nicht. Er hat mir also, wie gesagt, es hat mir unheimlich imponiert. Er hat mir imponiert, wie gesagt, und ich habe das jetzt auch seit längerer Zeit, habe ich das jetzt so langsam, ich habe nicht mehr angerufen. Ausklingen lassen. Geschrieben, ja. Und er ruft aber immer noch an und er bemüht sich immer noch. Christel, wie ist denn überhaupt eure Ehe gewesen? Sehr kameradschaftlich. Kameradschaftlich. Das klingt gut, aber es klingt nicht leidenschaftlich. Nein, nicht leidenschaftlich, war es auch nicht. So, aber jetzt lässt du... sehr kameradschaftlich. Also ist es ein guter Mann, den du hast? Ja, sehr. Du kritisierst menschlich an ihm überhaupt gar nichts? Gar nichts. Aber du würdest auch sagen, eigentlich lieben? Na, lieben tue ich ihn nicht mehr. Oder? Nee, achten. Mhm. Achten. Dennoch höre ich jetzt daraus, was du sagst, dass du dich entschieden hast für deinen Ehemann. Ja. Mhm. Ja. Aber du hast dem anderen auch noch nicht... Klar, abgesagt, ne? Nee. Möchte ich aber tun, wenn ich möchte das nicht telefonisch machen, sondern wenn ich hinfliege und dann möchte ich es ihm sagen, wenn ich ihm gegenüberstehe, ja, dass diese Sache beendet ist nach 5 Jahren und das musst du dann aber auch wirklich schleunigst tun, ne? Ja, und ja. Höchsten Respekt deinem Ehemann zollen, ne? Dass er dich nicht vor die Tür gesetzt hat. Ja, ja. Er hat viel für mich getan. Wie gesagt, es war meine Idee, das Haus zu kaufen, obwohl es hat ihm sehr gut gefallen. Er war 2 Tage in der Türkei und hat das Haus schon gekauft und er ist ganz begeistert von dem Land, von den Leuten und so weiter und so fort, ja. Ja gut, aber es liegt natürlich ein Schatten auf all dem, nämlich die Erinnerung an die 5 Jahre. Eben. Du hast gesagt, dass du eine Herzgeschichte hast, einen Herzinfarkt. Wie geht es dir denn jetzt im Moment? Es geht mir im Moment nicht gut. Ich war in die Türkei, bin zurückgekommen und musste am 4. August wieder ins Krankenhaus zur Nachsorge und bekam dann eine Lungenentzündung und anschließend Keuchhusten. Jetzt frage ich mal was ganz Ketzerisches. Ja. Ziehst du dich von deinem Geliebten zurück? Ja, natürlich. Halt! Nein. Lass mich aussprechen. Ziehst du dich von deinem Geliebten zurück, weil du jetzt herzkrank bist und nicht mehr so voll einsatzfähig bist und ihm nicht bieten kannst? Nee. Das hat damit nichts zu tun. Nee, hat damit nichts zu tun. Mhm. Sondern reine Überlegung, das ist mir alles zu aufregend. Mhm. Und ich mag den noch sehr, ja. Also von den Nachbarn oder von der Familie oder von der Umwelt als böse Frau bezeichnet. Mhm. Und ich glaube, dass Ach, Nachbarn nicht. Mit Nachbarn habe ich keinen Kontakt. Ja, okay, aber von einigen Leuten aus deinem... Von einigen Bekannten, ja. Und teilweise auch zu Recht, finde ich. Natürlich, klar, sicher finde ich. Du hast einen großen Fehler gemacht, aber du hast die Chance, diesen Fehler nochmal vielleicht das gut zu machen und das Ruder rumzureißen. Mhm. Und das ist ja eine Chance, die du hast. Und die nutze jetzt auch, Christel. Ja, die habe ich genutzt. In dem Sinne, ich habe das auch schon meinem Mann gesagt. Noch nicht. Noch hast du nicht Schluss gemacht, ja, richtig? Ja, doch. Ich habe es meinem Mann gesagt. Ja, mit ihm habe ich nicht gesprochen. Mhm. Aber mein Mann weiß es. Ich habe ihm gesagt, also dass da absolut nichts mehr läuft. Mhm. Auch nicht, wenn ich runterkomme. Aber ich möchte es selbst, ich möchte nicht am Telefon ihm sagen. Gut, das verstehe ich auch. Das ist auch in Ordnung. Ich möchte mich dann mit ihm treffen und sagen, hör, so und so, die Sache ist vorbei. Jetzt wünsche ich dir für deine Herzerkrankung alles Gute, gute Besserung. Mhm, und auch den entsprechenden Mut für das Gespräch mit deinem Geliebten. Naja, den Mut habe ich. Ich habe den Mut gehabt, es anzufangen. Ja, das so, habe ich auch. Genau, den Mut, so muss das auch beenden. Sein. Alles Gute, Christel. Gut. Auf Wiederhören. Danke dir, ciao. Böse Frauen ist unser Thema heute Nacht und ich bin jetzt verbunden mit einem Mann, der vermutlich auch von einer bösen Frau erzählen wird, nämlich Udo, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Udo. Ich komme auch aus Berlin an. Auch aus Berlin, wie schön. Richtig. Eine Berlin-Sendung heute Nacht. Domian, ich rufe an, weil ich Stress habe oder ziemlich viel Stress mit meiner Mutter. Ich bin zwar schon 39, aber der Stress hört einfach nicht auf. Mhm. Es ist Folgendes. Sie hat also ziemlich, ich muss von vorne anfangen. Mein Vater hat damals, das ist schon 30 Jahre her, eine Textilfirma eröffnet, die dann auch immer recht gut lief und wo es dann auch ganz vernünftig dann anfing. Und hat im Zuge dessen, hatte meine Mutter das auch gesehen, dass er so sehr gute Karriere gemacht hatte und wollte dann also auch wohl eine Firma eröffnen, wollte auch was zu tun haben. Mhm. Ich war dann im Weg und musste dann verschiedene Internate durchlaufen innerhalb Deutschlands. Ach so. Dann, weil sie entsprechend ja nun auch dann versuchte, ihre Firma und keine Zeit dann für das Kind hatte. Und keine Zeit für das Kind. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ich bin das einzige Kind meiner Eltern, ja. Mhm. Naja, und dann ging es also so weiter, dass sie dann auch einigen Erfolg wohl hatte mit dieser Firma. In welchem Alter bist du denn ins Internat gekommen? Oh, du, das war schon mit 12 Jahren. Mhm. Also so 11, 12 Jahre bin ich ins Internat gekommen. Mhm. Dann, ja. Und sie hatte mit dieser Firma auch wohl Erfolg. Das Ganze wurde finanziert eben von meinem Vater. Mhm. Er hat also meine Mutter da voll unterstützt und diese Firma ins Laufen gebracht. Und leider ging dann die Firma von meinem Vater pleite, also in den Konkurs, weil die Textilindustrie lief da nicht mehr so gut. Und nun lastete eben alles auf den Schultern von meiner Mutter. Mhm. Und dann war es also so, dass sie innerhalb von 2 Jahren ihr Wesen total änderte und den Charakter auch total änderte und wurde also richtig karrieresüchtig und fing dann auch an, meinen Vater sehr stark zu tyrannisieren und sagte dem dann auch, wenn du das nicht tust, was ich dir sage, dann kannst du deine Koffer packen und gehen. Naja, so hat sie das Wesen ja nicht verändert. Wenn sie dich schon nur wegen ihrer Karriere und wegen ihrer Firma dich ins Internat geschickt hat, waren das ja schon die Ansätze dafür, ne? Das ist richtig, die Grundsätze waren eigentlich immer da. Also Liebesentzug gab es also permanent während meines ganzen Lebens eigentlich. Was sind die Hauptvorwürfe, die du deiner Mutter machst? Du, eigentlich Lieblosigkeit, sehr starke Lieblosigkeit. Es geht auch noch weiter. Sie hat mit mir ja fast das Gleiche gemacht. Also ich habe dann auch angefangen. Sie war also ständig dabei, alles karrieresüchtig zu fördern und auch immer versuchen, mich zu fördern, was ja gar nicht so schlecht ist, wenn man sein Kind irgendwann anfängt zu fördern, dass es also auch Karriere macht. Gut, aber das Kind fördern und das Kind lieben sind zwar verschiedene Geschichten. Richtig, ne? Ganz verschiedene Geschichten sogar. Naja, es war auf jeden Fall so, dass ich dann auch angefangen habe, irgendwann nach einer Odyssee von Internaten dann mich auch versucht, selbstständig zu machen, was mir das erste Mal auch misslungen ist, wo ich den Laden auch wieder zugemacht habe und habe dann auch angefangen, ein eigenes Geschäft zu gründen, was auch gut geklappt hat, was auch die ersten 2, 3 Jahre gut lief. Und ich dann ebenfalls leider, das ist noch gar nicht so lange her, das ist am 14. Februar diesen Jahres passiert, leider auch in den Konkurs gegangen bin. Ich bin also meinem Vater dann sozusagen gefolgt. Die Mutter lebt noch? Die Mutter lebt noch, mein Vater lebt auch noch. Meine Mutter ist 70 und mein Vater ist 72. Wie hat denn deine Mutter jetzt darauf reagiert, dass du pleite gegangen bist, genauso wie der Vater einst? Ja, furchtbar, schrecklich. Wie kann man nur, wieso kann ich so einen Sohn haben? Und was sagen die Nachbarn, was sagen die Leute, was sagen die Leute in Ochtrup? Was sagen diese Leute in Langenhorst und so weiter? Ist es so, also so habe ich das jetzt verstanden, dass deine Mutter, kommt mir jetzt so vor, nach dem, was du erzählt hast, dass es eine vollkommen materiell orientierte Frau ist. Richtig. Die kalt ist, die keine Gefühle hat oder zeigen kann. Richtig. Dass du darunter gelitten hast, extrem als Kind, dass dein Vater darunter zu leiden hatte. Ist genau. Das so? Ja, ganz genau so war das. Du bist natürlich, auch das Wort, wir haben die Sendung ja böse Frauen genannt. Böse ist natürlich ein sehr dramatischer Ausdruck. Was ist das Böseste an deiner Mutter? Das Böseste ist die Lieblosigkeit und die Kälte und die Peitsche, die sie versucht ständig zu schwingen, anderen Menschen gegenüber ihren Willen versuchen aufzudrücken. Also eine sehr herrische Frau, eine egozentrische Frau. Eine völlig egozentrische Frau. Die keinen anderen neben sich duldet und nur ihr Ding durchziehen will. Richtig, sie ist auch sehr, sehr eifersüchtig. Das heißt also, alle Frauen, die ich hatte oder habe, natürlich jetzt nur einzeln, ich habe jetzt verheiratet. Und das ist also so, dass sie also auch meine Frau ständig attackiert hat und ständig versucht hat, mich von dieser Frau dann auch zu trennen, was ihr natürlich nicht gelungen ist. Sie hatte ja damals auch in Ochtrup ein Haus, was sie dann an mich vermietet hat, wo ich also 2.500 Mark Miete bezahlen musste jeden Monat, was ich auch dann habe aufbringen können, was auch die Möglichkeit war. So, und dann jetzt nach diesem Konkurs fing sie dann an, mir über einen Anwalt, obwohl wir gar nichts miteinander Stress hatten oder Ärger hatten, über einen Anwalt dieses Haus zu kündigen. Und die eigene Mutter? Die eigene Mutter, und ich musste innerhalb von 10 Tagen dieses Haus räumen und bin dann eben nach Berlin und versuche mir jetzt hier in Berlin eine neue Existenz aufzubauen. Wahnsinn. Ich gehe mal davon aus, dass dein Vater und deine Mutter getrennt sind? Nein, das ist ein Irrtum. Ach, die sind noch zusammen? Mein Vater ist bei ihr, weil er gar nicht anders kann. Er hat ja gar keine andere Möglichkeit. Oh Gott, der Arme. Oh Gott, richtig. Er hat gar keine andere Möglichkeit, weil er sagt selber, ich möchte zu Hause sein, ich bin 72 Jahre, was soll ich mich von dieser Frau noch trennen? Also, ja gut, das hätte er ja schon viel früher machen können. Er hat das ja schon sehr früh gemerkt, was mit der Frau los ist. Aber er ist vor 20 Jahren in den Konkurs gegangen und hatte dann nichts. Na gut, das ist auch keine Entschuldigung, glaube ich. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter jetzt und heute, ganz aktuell? Ganz aktuell, ich habe seit einigen Monaten überhaupt keinen Kontakt mehr und den habe ich auch abgebrochen, weil es war auch nicht mehr möglich, nachdem sie mir dann über einen Rechtsanwalt gekündigt hatte. Ja, es ist aber auch schon wieder ein bisschen traurig, dass du auch erst 39 Jahre alt werden musst, um das zu kapieren und die Frau vor die Tür zu setzen quasi. Ganz genau so. Eigentlich hättest du das schon längst machen müssen. Richtig, den Vorwurf muss ich mir auch machen. Jetzt ist Funkstille zwischen euch. Ist es ihr denn gelungen? Du hast es gerade gesagt, dass sie immer wieder auch deine Frauen und deine Freundin attackiert hat. Du bist jetzt verheiratet. Ja, richtig, ja. Ja. Ist es ihr gelungen, auch Zwietracht zu säen zwischen dir und deiner Frau? Ganz kurz nur. Aber es ist meistens immer gewesen, dass wir uns sehr schnell auch darüber unterhalten haben. Sie hat natürlich versucht, uns Steine in den Weg zu legen und hat auch versucht, das zu trennen. Das ist reine Eifersucht gewesen. Was machst du, wenn sie jetzt nach einer gewissen Zeit sich bei euch wieder meldet? Ich setze sie vor die Tür. Also du bist ganz entschieden? Völlig. Also es gibt kein Vergeben im Moment? Nein, und keine Basis? Nein, nicht. Dafür ist zu viel angerichtet worden in deinem Leben und auch in deiner... Den gleichen Spruch, den hatte sie ja nun auch beim Vater gesagt, der dann auch sagte, was du da tust, Hannelore, ist nicht in Ordnung. Sondern es ist so, du solltest das nicht tun und das solltest du nicht machen mit dem Haus. Und dann hat sie wieder den gleichen Spruch gesagt, ja, wenn du der Meinung bist, zu deinem Sohn halten zu müssen, dann pack deine Koffer und zieh zu ihm. Boah, wie krass. Aber krass. Schlimm ist ja für dich jetzt auch, dass du quasi dadurch auch deinen Vater verlierst, ne? Indem du keinen Kontakt zu der Mutter hast. Das finde ich auch sehr, sehr traurig. Verachtest du deinen Vater ein bisschen, dass er nicht früher, als er noch jünger war und vielleicht auch gesünder und kräftiger, gesagt hat, hier... ich gehe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben? Nein, überhaupt nicht. Mein Vater nicht. Meine Mutter verachte ich sehr. Mhm. Aber meinen Vater gar nicht. Er tut mir einfach nur sehr, sehr leid. Er ist einfach der schwächere Pol in der Geschichte und er kann nicht anders, meinst du? Richtig, rein finanziell. Also er ist eigentlich vom Wesen her nicht der Schwächere, im Gegenteil. Aber ihm bleibt nichts anderes übrig. Wenn meine Mutter ihn jetzt auf die Straße setzt, dann hat er nichts mehr. Dann bleibt ihm nur noch übrig, von der Sozialhilfe zu leben. Schlimm. Alles Gute, Udo. Und halt das so durch, wie du es jetzt entschieden hast. Ich glaube, das ist richtig und auch genau das, was du hättest längst tun müssen, wie gesagt. Mache ich. Danke, Domian. Auf Wiedersehen übrigens. Dankeschön. Tschüss. 1:40 Uhr. Wir machen heute keine Pause, weil wir im Fernsehen so spät waren. Und dann ist das ja blöd, wenn ihr euch gerade erst 20 Minuten zugeschaltet habt. Und dann machen wir hier schon wieder Pause. So soll es denn nicht sein. Wir haben jetzt die Jutta hier. Und die Jutta ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Jutta. Hi. Eine böse Frau? Du? Ich denke mal, ich werde so betitelt werden. So in naher Zukunft. Du denkst mal, dass du so betitelt wirst in naher Zukunft? Ja. Wie geheimnisvoll. Also im Moment noch nicht. Im Moment bist du eine normale Frau und alle denken, das ist halt die Jutta. Eigentlich bin ich ganz lieb, ja. Aber da ist irgendwas im Busch oder da braut sich was zusammen. Also ich komme gerade von einem neuen Lover. So. Ich habe den ganzen Abend da verbracht. Eigentlich wäre ich ja woanders gewesen. Und mein Mann weiß auch nichts davon. Aha, wieder so eine Geschichte. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Wie lange? 12 Jahre schon. 12 Jahre? Ja. Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. Keine Kinder. Und ja. Du hast ein geheimes Verhältnis. Ich habe ein geheimes Verhältnis, genau. Ich habe mich vor 1,5 Wochen oder 14 Tage, es ist vielleicht ja tierisch verliebt. Das geht ja noch. Ich habe ja gerade was von 5 Jahren gehört. Wenn du jetzt sagst 1,5 Wochen. Jutta, gehst du mit dem Telefonhörer bitte ganz nah an den Mund? Dann ja, ich versuche. Kann ich dich noch klarer verstehen. Ich versuche lauter zu sprechen. Was ist da passiert? Wen und wie und wo hast du da jemanden kennengelernt? Ja, es ist so, dass ich jemanden in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt habe. Darf ich fragen, was für eine Selbsthilfegruppe das ist? Für Drogenabhängige. Hast du Probleme damit? Ich war 16 Jahre lang drauf. Auf Drogen oder Medikamente? Auf Age, auf Heroin. Mhm. So, ich habe brutal an der Nadel gehangen. Ich bin seit 5 Jahren clean. Wie viel? 16 Jahre hast du gesagt? Ja. Also die ganze Ehezeit auch drüber? 10 Jahre davon, ja. Ja. Also mein Mann hat ein ziemlich heftiges Drama miterlebt. Mhm. Er hat mich kennengelernt in meiner Draufzeit. Mhm. Wir haben ziemlich rumgekaspert, so von wegen, dass ich aufhöre und dann doch wieder nicht. Und, aber dein Ehemann hat nie Drogen genommen? Nie. Ich habe ihn auch jahrelang verscheißern können. Also er hat das nicht gemerkt und hat keinen Plan gehabt von Drogen. Ach so, er ist in die Ehe gegangen mit dir, ohne dass er wusste, dass du drogenabhängig bist? Nein, da wusste er das schon. Da wusste er. Ja, wir sind vorher noch 4 Jahre zusammen gewesen, haben so zusammengelebt und haben dann geheiratet. Wie hast du denn während der ganzen Ehe deinen Drogenkonsum finanziert? Ja, ich bin anschaffen gegangen. Wusste dein Mann das? Nein. Das wusste er nicht? Bis heute nicht? Doch, das weiß er mittlerweile. Also das weiß er alles. Wie viele Jahre bist du oder wie lange bist du anschaffen gegangen, ohne dass er das wusste? Es waren dann noch 4 Jahre, 4, 5 Jahre. 4, 5 Jahre. So, und die restliche Zeit, wie hast du es dann finanziert? Also ich habe immer 3 Jobs gehabt, ich habe immer gearbeitet. Mhm. So Fulltime-Job und noch Nebenjobs und habe ein bisschen, ja, wie man halt so macht, ein bisschen gedealt, so um Eigenkonsum zu finanzieren. Mhm. Und dann halt über Beziehungen zu irgendwelchen Männern habe ich mir also halt mich prostituiert letztendlich. Mhm. Habe dann da meinen Konsum finanziert. Also dann musst du ja... einen Mann haben, der dich wahnsinnig liebt. Ne? Wenn der das alles mitgemacht hat und es dir dann auch noch vergeben hat, dass du 4 Jahre auf den Strich gegangen bist, ohne dass er es wusste. Ja. Ne? Ja, eigentlich schon. So, jetzt hast du vor 1,5 Wochen in der Selbsthilfegruppe, du bist jetzt weg von dem Zeug im Moment. Ja. Hoffe ich, ja? Seit 5 Jahren super clean. Achso, seit 5 Jahren schon. Ja. Und dennoch bist du in einer Selbsthilfegruppe. Ja. Hast jemanden kennengelernt und da hat's geschnackelt. Total. Total. Ich bin vollkommen fertig. Ich habe mich zwar zwischendurch schon ein paar Mal irgendwie verliebt, weil ich da ein Bedürfnis an dieser Ecke habe. Mhm. So mit meinem Mann passt es irgendwie nicht mehr, so seit ein paar Jahren. Was ist denn da nicht so in Ordnung in deiner Ehe? Ja, ich habe vor 5 Jahren, war es nochmal ganz krass, da habe ich mir eine Überdosis gespritzt und habe sie überlebt. Mhm. Und habe dann eigentlich angefangen, mich zu verändern und was für mich zu tun. Mhm. Und das so bedeutete, dass du dich auch von deinem Mann entfernt hast? Durch ja, diese total. Veränderung? Total. Ja. Also da ist keine Liebe mehr da zwischen dir und deinem Mann? Er sagt zwar, dass er mich liebt, aber ich kann das nicht mehr sagen. Mhm. Wie lange schon nicht mehr? 4 Jahre. So lange? Ja. Hast du es ihm denn auch schon mal so klar gesagt? Ich liebe dich nicht mehr? Nein, ich traue mich nicht. Mhm. Ich fühle mich ihm verpflichtet. Mhm. Irgendwie. Weil er so viel für dich getan hat? Ja, er hat mich verteidigt vor allen Leuten, hat zu mir gestanden. Viele haben gesagt, also die Frau, die ist schlecht. Lass die Finger von der, und der hat zu mir gehalten. Mhm. Und ich habe ihn echt so manches Mal getreten. Mhm. In absolut üble Situationen gebracht. Jetzt hast du diesen anderen Mann kennengelernt. Mhm. Wie ernst meint er es denn? Ist er auch sehr verliebt? Total. Wie sich das immer so sagt, total. Total. Ja, wir wehren uns beide dagegen. Das ist so. Und jetzt kommst du gerade von ihm und ja. Wo ist dein Ehemann? Der liegt im Bett. Der liegt im Bett. Und was hast du ihm gesagt, wo du warst? Ich bin eigentlich zur Selbsthilfegruppe gefahren. Also Jutta, ich finde, dass du keine böse Frau bist, sondern du bist eine Frau, die in großen Problemen im Moment steckt oder schon sehr lange in großen Problemen steckt. Und die man ja auch lösen kann unter Umständen. Ja, aber ich denke so, ich habe einfach auch ganz, ganz fürchterliche Fantasien. So, ich wünsche meinem Mann den Tod. Jetzt liegt doch eigentlich auch wieder die ganz simple Frage nahe, wenn du seit 4 Jahren deinen Mann nicht mehr liebst, du aber ihn sehr respektierst, weil er ganz tolle Sachen für dich gemacht hat, dann müsstest du doch eigentlich so viel Fairness auch in dir haben und es ihm sagen und ihm auch eine Trennung vorschlagen und ihm vielleicht sagen, lass uns bitte Freunde bleiben, lass uns einen guten Kontakt pflegen, aber ich kann nicht mit dir als Frau mehr zusammen sein. Das geht aber im Moment noch nicht. Warum nicht? Ich mache gerade eine Umschulung und brauche ihn finanziell noch für die nächsten 1,5 Jahre. Aha. Aha. Also das sind die finanziellen Gründe nur, die eine Rolle spielen, warum du ihm nicht die Wahrheit sagst. Ja. Das ist natürlich mies. Ich weiß. Das ist mies. Und bei allem Verständnis für deine Situation und all dem Scheiß, was du hinter dir hast und das, was du vielleicht durchgestanden hast. Aber auch das rechtfertigt nicht, so mit einem Menschen umzugehen. Ja, deswegen glaube ich ja auch, dass das, wenn das irgendwie offenkundig wird, dann will keiner mehr was mit mir zu tun haben. Hm. Ja, ich vor allen Dingen. Selber scheiße dabei. Vor allen Dingen, Jutta, je länger du das treibst, ich meine, es sind ja nur gerade erst 1,5 Wochen, das ist ja noch keine Zeit. Je länger du das machst, je mehr reitest du dich rein. Und du hast jetzt, glaube ich, wirklich noch die Chance, schnell etwas klarzustellen. Und musst dann eben auch die Konsequenzen in den Kauf nehmen, dass er dich vielleicht da nicht weiter finanziert. Ja, dann habe ich aber ziemlich Stress, tja, weil ich nicht besonders viel Kohle kriege. Ja, dann hast du halt Stress, aber das ist dann halt nun mal so. Die andere Seite ist, dass du deinen Mann nach Strich und Faden belügst und betrügst. Ihn eigentlich ja schon betrügst seit 4 Jahren. Nicht real, aber dadurch, dass du ihm nicht klar sagst, was in dir los ist, welche Gefühle du hast. Schlaft ihr miteinander noch? Auch schon seit 4 Jahren nicht mehr. Seit 4 Jahren nicht mehr. Und das macht. Vielleicht. Und das macht er auch so mit? Das nimmt er so hin? Das kommt von ihm. Wie ist das zu erklären? Hast du eine Erklärung? Zu Anfang war es meine Hepatitis, die ihn zurückgehalten hat. Dann war es die Gewohnheit, es nicht zu tun. Mhm. Und dann war es irgendwann nicht mehr möglich, sich zu nähern. Also ihr lebt eigentlich zusammen wie Bruder und Schwester? Ja, und das schon recht lange. Hat er denn irgendwas nebenher laufen? Nein, absolut nicht. Jutta, ich weiß nicht, ich kenne deinen Mann ja nun natürlich nicht, aber vielleicht rennst du bei ihm offene Türen ein, denn das ist ja eine Lebenssituation, die ihm mit Sicherheit auch nicht so gefällt. Vielleicht rennst du offene Türen ein, wenn du sagst, komm, lass uns klare Verhältnisse schaffen. Lass uns vielleicht wirklich zusammen wohnen sogar noch, wenn wir einfach gute Freunde sind, so wie wir es ja eh jetzt schon sind. Es ändert sich ja gar nichts. Und jeder geht so seinen Weg. Ich habe meinen Freund, du kannst auch eine Freundin haben, mich stört's nicht. Das kriegt er nicht gebacken. Er hat mir vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen in einem ganz intensiven Gespräch in der Nacht irgendwann mal zum ersten Mal nach 16 Jahren gesagt, ich liebe dich. Hm. Und da hast du nichts zurückgesagt? Nein, das war ja eine ganz bewegende Situation wahrscheinlich, als er das gesagt hat. Vor ein paar Jahren hätte ich, glaube ich, geheult, aber da ging es nicht mehr. Mhm. Vor kurzem, das ist einfach tot. Mhm. Auf der Ecke. Ich habe vor 4 Jahren oder so, habe ich vor ihm gekniet, habe gebettelt, ey, geh mit mir ins Bett, schlaf mit mir, mach und tu. Oder liegt's an mir, bin ich zu dick, bin ich zu hässlich, bin ich irgendwas? Mhm. Und nichts kam und irgendwie haben wir dann angefangen, beide immer mehr abzuschalten und nichts kam mehr. Und also ich glaube, dass dieser Mann so sehr viel für dich getan hat, so wie du es jetzt erzählt hast. Hm. Daraus resultiert keine Liebe, das ist mir schon klar. Was vorbei ist, ist vorbei. Aber du musst ihm mit Respekt begegnen, eben weil er so viel für dich getan hat. Und ihm mit Respekt begegnen heißt offene Karten spielen, auf den Tisch legen. Und nicht nur, das ist doch ganz schrecklich, da ist ja dieses Berechnende hinter, dass du mit ihm nur zusammen bist, weil er die Kohle hat und weil er deine Umschulung finanziert, deine Ausbildung finanziert. Das ist doch ganz schlimm. Stell dir mal vor, der kriegt das irgendwann mal mit. Das ist doch, da bricht doch alles zusammen, was der noch an Glauben auch an dich hat. Ich weiß keine Lösung, wie man dich finanzieren kann. Das überschreitet jetzt den Rahmen dieses Gesprächs. Aber wir reden ja auf dieser menschlichen Ebene. Ja, ich habe mir da ja auch schon 100.000 Mal Gedanken drüber gemacht. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, dann sage ich immer so, oder dann habe ich manchmal den Gedanken so, boah, wenn er jetzt sterben würde, wäre ich meine Sorgen los. Ich meine, das ist brutal, das ist feige, das weiß ich. Ja, du reitest dich jetzt aber immer mehr rein, Jutta, in dem, was du sagst. Jetzt fängst du schon an, du hoffst, dass er stirbt. Ja. Ich muss ja fast das zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe, dass du keine böse Frau bist. Dann bin ich. Ja, aber wenn ich sowas höre, wird mir schon sehr mulmig, ja, muss ich dir ehrlich sagen. Du wünschst dir den Tod eines Menschen, nicht direkt, aber irgendwie ab und zu schon mal so als Gedanke, nur weil du zu feige bist und zu schwach bist, dein eigenes Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Das ist schon eine schlimme Sache, finde ich. Ja, das Schlimme ist nur, wenn ich so meine Faxen mache oder so, ich habe schon mal im Bekanntenkreis gesagt, so, oh, ich mache sizilianische Scheidung, so aus Scheiß. Und dann ist ein paar Tage später wirklich was passiert, wo er fast bei draufgegangen wäre. Sizilianische Scheidung heißt erschießen, ne? Ja. Hm. Ich meine, das ist ein Joke. Eigentlich meine ich das nicht wirklich. Und eigentlich wünsche ich niemandem wirklich den Tod. Aber wenn ich mich über ihn ärgere und wenn ich gefrustet bin und nicht mehr weiterkomme, dann ist das so. Und ich schäme mich da auch irgendwie für diese Gedanken, weil das nicht fair ist. Das weiß ich. Ja, aber weißt du, die Einsicht und das Jammern ist die eine Sache. Ich schäme mich und ich finde ja auch alles schlimm, was ich mache und so. Aber irgendwann muss was rumkommen dabei. Ne? Du musst dann auch etwas tun, welches mir jetzt auch beweist, dass du wirklich dich schämst und dass du was möchtest. Nur jammern nutzt nichts. Und alles so laufen lassen. Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass du jetzt weiter deine Beziehung, deine Love-Affäre da intensivierst, deinen Mann noch ein ganzes anderthalb Jahre auslutscht, finanziell, und dann sagst, dann das ist wirklich ganz mies. Da dreht sich mir der Magen um. Tja. So. Ich weiß, mir auch. Jetzt werde ich mal Folgendes vorschlagen, da wir die finanzielle Geschichte hier nicht erörtern können. Hm. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen nicht ein psychologisches Gespräch führst, sondern vielleicht einfach ein beratendes Gespräch führst, wie man deine finanzielle Sache regeln könnte. Damit du diese Sorge schon mal vom Tisch hast, damit du dann eine saubere menschliche Lösung hinlegen kannst. Mhm. Ja, sollen wir das mal so machen? Du legst bitte auf und der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Was das Inhaltliche angeht, glaube ich, habe ich dir ganz klar meine Meinung gesagt. Ne? Also du musst schneller, so schnell handeln wie nur irgend möglich. Jeder Tag, an dem du das weiter so laufen lässt, machst du dich mehr schuldig und erschwert dein Gewissen. Mhm. Bin ich ganz sicher, Jutta. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Tschüss. Bernhard, 40 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Bernhard. Von welcher Frau erzählst du mir jetzt? Ja, von meiner Ex-Frau. Von deiner Ex-Frau? Ja, die hat mir also, wann war das? Oktober, November hat sie mir mitgeteilt, dass sie sich in meinen Nachbarn verliebt hat und dass sie sich von mir trennen möchte und weil sie über ihre Gefühle nicht hinweg kann. Im Oktober, November, das heißt also jetzt vor ein paar Wochen? Nein, letzten Jahres. Letzten Jahres. Wie lange wart ihr verheiratet? Naja, verheiratet waren wir 2 Jahre, aber zusammengelebt haben wir 7 Jahre. Also fast ein Jahrzehnt zusammen gewesen, kann man sagen. Richtig. Mhm. So. Klingt alles so nach einer normalen Beziehungskiste. Dann passierte es allerdings. Im Zuge der Trennung habe ich mich dann schlau gemacht, wie es finanziell weitergehen soll. Habe versucht, meine Lebensversicherung zum Beispiel beitragsfrei zu stellen. Mhm. Und da wurde mir dann halt ganz lapidar mitgeteilt, dass ich meine Lebensversicherung schon vor 1,5 Jahren gekündigt hätte und auszahlen lassen habe. Wie viel Geld hat es sich ja gehandelt? Da liegen wir so um die 12.000 Mark rum. Mhm. Mhm. Da die noch nicht 13 Jahre lang gelaufen ist, geht da etliches an Steuern. Das heißt, sie hat hinter deinem Rücken sich das Geld auszahlen lassen? Ja. Noch während ihr zusammen wart oder während das schon? Ja, während wir zusammen waren. Das heißt, da hatte sie mit dem Nachbarn noch gar nichts? Das kann ich natürlich schlecht beurteilen. Wie lange, noch die Frage vorweg, wie lange lief das denn mit dem Nachbarn parallel zu eurer Ehe? Meines Wissens 3 Monate. Mhm. Jetzt musst du zurückrechnen von Dezember. Mhm. Und da stiegen bei mir die ersten Verdachtsmomente auf und aufgrund dessen habe ich mir dann eine persönliche Schufa-Auskunft geholt. Mhm. Und da stellte sich heraus, dass sie denn mit meinem Namen noch einen Kredit über 58.000 Mark bei der Bank aufgenommen hat. Mhm. Bei der Bank hat sie denen erzählt, ja, mein Mann muss immer so viel arbeiten, der kann nicht selber kommen zum Unterschreiben. Sie bringt den Kreditvertrag bei mir in der Firma vorbei, ich unterschreibe dann. Das geht so einfach? Nee, es geht nicht. Also nee, aber da haben die Banken sich dann eingelassen oder die Bank sich eingelassen? Ja. Unter dem Kreditvertrag steht wörtlich drunter, hiermit bestätigt der Filialleiter, dass beide Kreditnehmer anwesend waren bei Unterzeichnung. Mhm. Ich habe aber definitiv nicht unterzeichnet davon. Also auf deinen Namen 58.000 hast du? Richtig. Aufgenommen. 12.000 Mark aus der Lebensversicherung abgesahnt. Mhm. Weiter? Natürlich ist der Kredit natürlich geplatzt. Daraufhin hat die Bank dann aufgrund des Scheiterns des Kreditvertrages nochmal 20% Mahngebühren oder... Was heißt genau, der Kredit ist geplatzt? Ja, sicherlich. Nachdem ich meine Schufa-Auskunft bekommen habe und habe gesehen, dass ich dann angeblich einen Kredit von 58.000 Mark habe, habe ich natürlich einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Mhm. Das heißt, du wirst nicht belastet mit diesem Geld, letztendlich? Doch, klar. Sie versuchen über Zwangsmaßnahmen, weil sie hat ja gleich in meinem Namen unterschrieben, dass ich einverstanden bin mit Lohnpfändung und so. Ah ja. Das heißt, sie hat sich das Geld bar auszahlen lassen oder wie ist das gelaufen? Sie hat sich das auf unser gemeinschaftliches Konto überweisen lassen. Also das Geld ist in ihre Hände geflossen? Ganz genau. Und das Ding läuft heute immer noch rechtlich? Das läuft noch. Auf Anraten meines Rechtsanwaltes habe ich also jedenfalls keine Zahlungen mehr geleistet. Mhm. Und sollte dann auf Anraten meines Rechtsanwaltes Strafanzeige gegen meine Frau stellen. Hast du es getan? Ja, ich habe mich gesträubt, weil für mich persönlich war das ein persönliches Unding, die eigene Familie irgendwie zu verklagen oder sonst irgendwas. Meine Frau war mittlerweile aus dem Haus und ich habe es versucht dann mit eidesstattlichen Erklärungen, dass sie die unterschreibt, damit ich von diesen Strafanzeigen wegkomme. Mhm. Ja. Daraufhin hat sie sich aber nicht eingelassen, hat mir dann über Handy nur Selbstmorddrohungen geschickt und so ein Kram. Und es war also nicht mehr an sie heranzukommen. Mhm. Ne? Gab es noch Vorfälle außer diesen beiden Sachen? Ja. Kurz nachdem sie auszog, überschlugen sich die ganzen Ereignisse. Mhm. Die Stadtwerke standen bei mir vor der Tür, wollten den Strom abstellen und Gas abstellen, weil sie seit über 2-3 Monaten also die laufenden Rechnungen alle nicht mehr bezahlt hat. was bei mir natürlich den Verdacht erweckt hat, dass sie also schon seit längerem bunkert oder ich weiß es nicht. Ne? Also heute bist du, hast du eine Strafanzeige gestellt gegenüber deiner Frau? Ja, das habe ich im Februar gemacht, März. Und die Sache läuft jetzt auch noch? Die läuft jetzt, die Staatsanwaltschaft macht jetzt... Das stelle ich mir so unglaublich vor, wenn man so lange mit einem Menschen zusammen war und man hat den Eindruck, man kennt den in- und auswendig und dann passiert sowas. Es ist viel schlimmer. Ich habe von meinem Arbeitgeber mehrere Verwarnungen bekommen, weil sie extrem eifersüchtig war. 3 bis 4 Mal am Tag angerufen hat, mich in der Firma besucht hat. Und also eine Liebe hoch 3, anders könnte man das gar nicht nennen. Ne? Habt ihr eigentlich Kinder auch? Ja, sie hat 2 Kinder mit in die Ehe gebracht vor 7 Jahren. Und da waren die Kleinen noch 2 und 3 Jahre alt. Also da war ich der Papa. Bernhard, jetzt müssen wir leider Schluss machen, wenn die Sendung gleich zu Ende ist. Du hast von deiner bösen Ex-Frau gesprochen. Könntest mir auch noch einen Gefallen tun. Ganz schnell. Ich hätte ganz gerne noch Kontakt zu Leuten, denen Ähnliches passiert ist. Die können sich bei uns melden, wir stellen den Kontakt her, okay? Das wäre nett, alles Gute. Meine Adresse her. Okay, tschüss Bernhard, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger, ich wünsche euch eine gute Nacht, bis morgen, bye bye. Es ist 2 Uhr, vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Das Bundesverkehrsministerium beabsichtigt nach Informationen der Financial Times Deutschland, die 113.000 Eisenbahnerwohnungen für insgesamt 7,6 Milliarden Mark zu veräußern. Als Kaufinteressenten sind 10 Landesentwicklungsgesellschaften und das Immobilienbüro WCM im Gespräch. Daran beteiligt ist die japanische Nomura Bank, die den Informationen zufolge mehr als die Hälfte der Wohnungen übernehmen wird. Mit dem Geld kann der neue Bundesverkehrsminister Bodewig Verbindlichkeiten in Höhe von 2,5 Milliarden Mark begleichen und die restlichen 5 Milliarden